Bom dia, bom dia, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 4. Vers 4. I'm telling you this now, so that when their time comes, you will remember that I foretold it. Ich sage euch das jetzt, damit ihr euch, wenn ihr Zeit gekommen ist, daran erinnert, dass ich es vorausgesagt habe. I didn't tell you this in the beginning, because I was still with you. Anfangs habe ich euch das nicht gesagt, weil ich noch bei euch war. Again, good news mixed with bad news. Wieder gute Nachrichten gepaart mit schlechten. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. He literally said, he said, I'm telling you this now, so that when it comes, you will remember it. That's good news. Es heißt buchstäblich, ich sage euch das jetzt, damit ihr euch daran erinnert, wenn es soweit ist. Das sind gute Nachrichten. Giving you a warning. Ich gebe euch eine Warnung. Have to take this serious. Die sollt ihr ernst nehmen. But then he says, you know, I didn't tell you this early on, because I was with you. In other words, bye bye. Aber dann sagte er, am Anfang habe ich es euch nicht gesagt, weil ich bei euch war. Also in anderen Worten, ciao, ciao. You know, in this whole context of these chapters of John. Im Zusammenhang dieser ganzen Kapitel des Johannes-Evangeliums. For me, the saddest thing is this. Ist für mich das Traurigste. That Jesus did everything he could possibly do. Dass Jesus alles ihm Mögliche tat. To explain them what's going to happen, to give them warning. Um ihnen zu erklären, was passieren würde, um sie zu warnen. Paint a clear picture. Um ein klares Bild zu zeichnen. Even telling them what to do. Watch your heart, don't get confused. Um ihnen zu sagen, was sie tun sollten. Passt auf euer Herz auf, seid nicht verwirrt. Yet they ignored whatever he told them. Trotzdem ignorierten sie, was ihnen sagte. In the end, not only Peter denied him, they all ran away. Am Ende verleugnete nicht nur Petrus ihn, sie alle rannten davon. And after he died, they locked themselves away because they were all so scared, even though he told them he would rise again. Und nachdem er starb, schlossen sie sich alle ein, weil sie so viel Angst hatten, obwohl er ihnen doch gesagt hatte, dass er auferstehen würde. I wonder how many problems we have faced. Ich frage mich, wie vielen Problemen wir begegneten. Because we did not remember what Jesus said. Weil wir uns nicht daran erinnerten, was Jesus gesagt hatte. You know, the Bible talks quite a lot about the word remember. Die Bibel verwendet recht oft das Wort erinnern. The Bible says God will remember our sins no more. Sie sagt zum Beispiel, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenken wird. You know, this thought of remember is very, very powerful. Sich bewusst zu erinnern ist etwas sehr Starkes. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because we actually choose what we remember. Denn wir können uns entscheiden, woran wir gedenken. I was talking a little while ago to somebody who is working with elderly people. Vor einer Weile unterhielt ich mich mit jemandem, der mit älteren Menschen arbeitet. Who works in the medical field. Er arbeitet im medizinischen Bereich. And I just shared my own thoughts. Ich teilte einfach meine eigenen Gedanken mit. Not that I'm a medical expert. These were just my thoughts. Ich bin kein medizinischer Experte. Es waren einfach meine Gedanken. And I said, I wonder if Alzheimer or dementia is actually really so much a physical problem. Ich sagte, ich frage mich, ob Alzheimer oder Demenz tatsächlich primär körperliche Probleme sind. Because somehow I have doubt about this. Denn ich hatte da einfach Zweifel. Because I said, here is kind of my feeling. Mein Gefühl war einfach. Now this is just my thoughts. Und denk daran, das sind lediglich meine Gedanken. That a lot of people have Alzheimer because they've made the choice to remember the wrong things. Dass viele Leute an Alzheimer leiden, weil sie sich entschieden hatten, sich an das Falsche zu erinnern. They remember all of the trauma and negative things and the bad things that happened to them. Sie denken an all die Traumata, das Schlimme und Negative, was ihnen widerfahren ist. And there comes a moment where the body says, I can't handle this anymore and just shuts down. Und dann kommt der Moment, wenn der Körper das nicht mehr verkraften kann und einfach dicht macht. And the brain responds to the pain of the heart. Und das Gehirn reagiert auf den Schmerz des Herzens. And this person actually said to me, diese andere Person sagte mir dann, that there are medical and scientific studies that actually confirm exactly that. Dass es medizinische und wissenschaftliche Studien gibt, die genau das bestätigen. That it's what they call the soul is sick, and the body responds. Sie nennen es, dass die Seele krank ist und der Körper darauf reagiert. My friends, mein Freund, what do you remember? Woran erinnerst du dich? See, the disciples didn't remember the words that Jesus told them. Die Jünger dachten nicht an die Worte, die Jesus ihnen gesagt hatte. If they would have remembered what Jesus told them in difficult times, they would have not shut the door, be scared and run away. Wenn sie sich daran erinnert hätten, dann hätten sie in den schwierigen Zeiten keine Angst gehabt, die Türe verschlossen und wären nicht weggelaufen. So my friend, Freunde, there are people who will remember every detail of everything wrong if ever done or the others ever done against them. Es gibt Menschen, die erinnern sich an alles, was sie jemals falsch gemacht haben oder was andere ihnen angetan haben. Yesterday I sat together with very close friends in my house. Gestern saß ich mit sehr engen Freunden in unserem Haus. And they told me something that kind of, I don't know, shall I cry, shall I not cry, shall I ignore it? Und sie erzählten mir etwas, wo ich nicht wusste, soll ich weinen, soll ich nicht weinen, soll ich es ignorieren? And they said that they have a friend. Sie erzählten mir von ihrem Freund. You know, and here's what they said. Und sie sagten, that the devil doesn't need to do anything in his life because his wife is the accuser of him. Dass der Teufel keine Arbeit mehr in seinem Leben hat, weil seine Frau bereits seine Verklägerin ist. She remembers every little detail of everything wrong her husband has ever done. Sie merkt sich jedes kleinste Detail von dem, was ihr Mann jemals falsch gemacht hat. Think. Überleg mal. Do you know, what do you remember? Was merkst du dir? You choose what you remember. Du entscheidest, woran du dich erinnerst. We're not talking about forgetting, we're about making the choice to remember. Wir reden nicht übers Vergessen, sondern zu entscheiden, sich bewusst an etwas zu erinnern. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? This has helped me so, so much. Das hat mir so sehr geholfen. I have just learned to, when people have done negative things to me, I make a choice to remember positive things. Wenn Menschen mir etwas Negatives antun, habe ich gelernt, mich zu entscheiden, mich an Positives zu erinnern. And let go of the memory of the bad. Und die Erinnerung an das Schlechte loszulassen. You know, and so many times, think about this. Denk mal. God gives you a promise. God gives you a prophetic word. So oft gibt Gott eine Verheißung, ein prophetisches Wort. Now you go through a very difficult moment and we don't remember that prophecy anymore. Dann gehen wir durch eine sehr schwierige Zeit und erinnern uns gar nicht mehr an die Prophetie. I didn't say we forgot the prophecy. Ich sagte nicht, dass wir die Prophetie vergessen. I say we make an active choice to take it, to recite it, to confess it and to remember it actively. Ich rede davon, dass wir uns aktiv entscheiden, sie zu nehmen, daran festzuhalten, sie zu bekennen und uns aktiv daran zu erinnern. You choose what you remember. Du entscheidest dich, woran du dich erinnerst. You know, over and over and over again. Immer und immer wieder. When I went through a difficult time, I just went to my room by myself. Wenn ich eine schwierige Zeit durchmachte, ging ich allein in mein Zimmer. And I go back and I dig out what God has said to me in the past. Und grub hervor, was der Herr in der Vergangenheit zu mir gesagt hatte. And I choose to remember what God has said. Ich entschied mich daran zu erinnern, was Gott sagte. Not to remember what God has said in difficult times can be very destructive. Sich in schwierigen Zeiten nicht daran zu erinnern, was Gott sagte, kann sehr zerstörerisch sein. Many times the difference between victory and defeat is what you choose to remember. Oft liegt der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage darin, was du dich zu erinnern entscheidest. So Jesus said. Jesus sagte. In the beginning, when I was with you, you didn't need that. Am Anfang, als ich bei euch war, brauchtet ihr das nicht. But I'm leaving. Aber ich gehe. You will need to remember the things that I've told you now. Ihr müsst euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. So why didn't you take a pause today? Warum nimmst du dir heute nicht mal eine Pause? And say, Holy Spirit. Und sagst, Heiliger Geist. What are the things you've told me? What are the promises you've given me? Was hast du mir gesagt? Was für Verheißungen hast du mir gegeben? The ones that I have let go and I will choose to remember them from now on. Die, die ich habe gehen lassen, aber an die ich mich entscheide, mich von nun an zu erinnern. See you tomorrow. Bis morgen.